Wege der Selbstheilung Teil 1. Da sich manche von euch fragen, woher ich meine Tiefe besitze, habe ich für mich beschlossen, nach und nach etwas mehr von mir selbst preiszugeben. In der Hoffnung, dass es Menschen, die Ähnliches erlebt haben oder die sich gerade selbst noch in einem solchen Tief befinden, ein bisschen hilft und vielleicht sogar ein kleines Stück Licht in ihr Dunkel bringt. Ich möchte zeigen, dass es sehr wohl Hoffnung gibt und Veränderung möglich ist. Und zwar eine Veränderung zum Besseren. Ich schrieb ja bereits, dass ich immer wieder Phasen habe, wo ich an mir arbeite und Augenblicke, wo meine Stimmung sehr stark schwankt. Und diese Schwankung ist eine Art von himmelhoch jauchzend und zu Tode betrübt. Wer das noch nicht erlebt hat, für den ist dies gewiss sehr schwer nachzuvollziehen. Wir alle kennen zwar Gefühlsschwankungen, aber für gewöhnlich haben die dann auch einen Grund, der sofort ersichtlich ist. Nun, in meinem Fall muss ich da immer tiefer in mir selbst graben, denn oft passiert es, ohne dass im Außen ein Grund vorhanden ist. Früher habe ich sehr destruktiv auf diese Schwankungen reagiert. Ich habe meinen Körper, der mir geschenkt wurde, um hier in diesem Leben sein zu können, selbst verletzt und abgelehnt. Das lag zum Teil daran, dass bei uns zu Hause Tränen nicht erwünscht waren und bestraft wurden. Um dieser Strafe zu entgehen bzw. sie zu beenden, verlernte ich nach und nach das Weinen und tauschte es gegen Lachen aus, wie es von mir verlangt wurde. Dadurch waren die schmerzhaften Gefühle aber nicht weg, sondern sie stauten sich immer mehr an. So suchte ich irgendwann nach einem anderen Weg, diesen Schmerz oder zumindest einen Teil davon herauslassen zu können. Und dieser hieß dann leider Selbstverletzung meines Körpers. Denn da den andere ja auch schon immer verletzt hatten, schien das ja in Ordnung zu sein. Nun, natürlich war es das nicht und brachte mir stattdessen viele Besuche bei den Ärzten mit Couch ein. Und als das nicht half, verschrieben sie mir Tabletten, um mich ruhig zu stellen. Verkauft wurde mir das Ganze dann unter dem Deckmantel, dass diese Tabletten mir helfen würden. Taten sie aber nicht. Eine Tablette kann keine psychischen Probleme lösen, das ist ein Irrglaube. Sie kann hingegen bewirken, dass man nach außen hin wieder etwas besser funktioniert. Das ist schön für die Ärzte und Menschen, mit denen man in diesem Augenblick zu tun hat, aber schlecht für die wirkliche Heilung in einem selbst. Ich hatte mit diesen Tabletten dann zwar keine Schwankungen mehr, war aber dafür auch unfähig geworden, überhaupt noch etwas zu empfinden. Denn über die Jahre hatten mich diese Medikamente abstumpfen lassen. Und was ist ein Leben ohne Gefühle? Ist es nicht das, was uns noch von einem Computer unterscheidet? Und als ich das dann vor 6 Jahren endlich auch begriffen hatte, begann ich damit, endlich an mir zu arbeiten und mein Leben nach und nach zum Positiven zu verändern. Und wie genau das vonstatten ging und vor allem, dass es geht, erzähle ich in meinem nächsten Beitrag.